Es ist 5 vor 8, hier sind die Neuigkeiten aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Jan-Philipp Repp. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. An Hessens Hochschulen hat der Hass auf Juden extrem zugenommen. 127 Vorfälle zählte die Informationsstelle Antisemitismus alleine im vergangenen Jahr. Im Jahr davor waren es nur 29. FFH-Reporter Konrad Neuhaus. Höhepunkt antisemitischer Bedrohung war der Oktober, als die Hamas Israel brutal angegriffen hatten. Da trat an den Schulen, an den Unis der Antisemitismus ganz unverhohlen zutage. Angefangen von Beleidigungen bis hin zu Protestcamps, wie aktuell in Frankfurt, ist alles dabei. Jüdische Schüler bleiben manchmal aus Angst zu Hause. Studenten versteckten mittlerweile ihre jüdische Identität. Manche verlassen die Hochschule ganz, berichtet der Verband jüdischer Studierender. Konrad Neuhaus, Wiesbaden. Deutschland erkennt Palästina auch weiterhin nicht als eigenen Staat an. Das hat Regierungssprecher Hebestreit mitgeteilt. Damit widerspricht Deutschland vielen anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Spanien, Norwegen und Irland. Die drei Länder hatten Palästina heute als Staat anerkannt, mit dem Ziel, die Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt voranzutreiben. Deutschland will sich erst anschließen, wenn auch Israel Palästina anerkennt. Mehr Sicherheit im Frankfurter Bahnhofsviertel. Die Waffenverbotszone wird dort noch größer. Bisher waren nur einige Straßen rund um den Bahnhof betroffen. FFH-Reporterin Marlina Hohmann, was ändert sich denn jetzt? Das Bahnhofsgebäude an sich ist jetzt auch betroffen. Ab dem 1. Juni wird hier also ganz besonders stark kontrolliert, dass niemand verbotene Waffen und größere Messer dabei hat. Das gilt von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens. Damit soll verhindert werden, dass Reisende die Waffen überhaupt in die Stadt bringen, sagt mir Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef. Seit November ist die Waffenverbotszone im Bahnhofsviertel in Kraft, mit vielen erfolgreichen Beschlagnahmungen, so die Polizei. Marlina Hohmann, Frankfurt. Bayer Leverkusen will heute Abend den zweiten Titel der Saison holen. Im Finale der Fußball-Europa League trifft die Werkself auf Atalanta Bergamo. Unterdessen gibt es Europa League-Freude auch in Frankfurt. Im Deutsche Bank Park wird 2027 nämlich das Finale ausgetragen. Das hat die UEFA heute bekannt gegeben. FFH-Reporterin Sonja Pahl. Die Frankfurter haben sich gegen Bukarest und Glasgow durchgesetzt, die sich ebenfalls um das Finale in 3 Jahren beworben hatten. Eintracht-Vorstandssprecher Hellmann jubelt. Frankfurt und die ganze Region ist begeistert, sagt er. Selbstbewusst können wir behaupten, zur Attraktivität der Euroleague beigetragen zu haben. Europa und Frankfurt, das gehört einfach zusammen. Die Hessen hatten vor 2 Jahren die Europa League gewonnen und 2019 das Halbfinale erreicht. Sonja Pahl, Frankfurt. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Tobias Radloff. Wir schauen auf die Straßen. Es ist gleich 20 Uhr, liebe Autofahrer. Noch keine Neuigkeiten von der A3. Gilt immer noch die Vollsperrung hier für beide Richtungen zwischen Bad Camberg und Limburg Süd. Der Unfall mit dem Gefahrguttransporter und einem Laster. Es wird weiterhin hier vor Ort geborgen. Und das zieht sich auch noch weiter hin, sagt die Polizei. Unverändert 13 Kilometer Stau ab Niedernhausen hoch Richtung Köln. Und in Richtung Frankfurt runter geht's los ab Dietz mit 11 Kilometern Stau. Die B417 und B8 auch weiterhin überlastet. Also wer uns hört, entweder aus dem Süden oder eben aus dem Nordwesten kommt, bitte das Gebiet weiträumig umfahren. Anwohner rund um Brechen und Werschau sollten auch weiterhin Fenster und Türen geschlossen halten. Die Bergung läuft, wie gesagt, noch und da kann weiterhin auch noch Gefahrgut austreten. B3 Landkreis Gießen, da jetzt eine Vollsperrung zwischen Lollar Nord Stauffenberg und Frohnhausen-Bellenhausen. Da gab es einen Unfall, bitte das Gebiet auch hier weiträumig umfahren. Landkreis Darmstadt-Dieburg, da gilt die Vollsperrung noch bis morgen Vormittag zwischen Messel und Eppertshausen. Bergungsarbeiten laufen hier nach einem LKW-Unfall. Die Vollsperrung gilt für beide Richtungen, Ausweichen über Urberach. Wenn Sie Hitradio FFH auf der UKW-Frequenz 105,9, 100,0 oder 105,6 hören. Es kann aufgrund einer technischen Störung zu Ausfällen kommen. Ganz nett. Wir haben ja auch ganz viele engagierte Hörer, die hier anrufen, uns mailen und so weiter. Es klingt manchmal so, als ob, und dann gibt es ganz spannende Beschreibungen. Ja, wir haben das selber auf dem Schirm und sind dran an der Sache. Am besten einfach ausweichen auf das FFH-Webradio oder zum Beispiel auch DAB+. Allen unterwegs da draußen, gutes und sicheres Ankommen. FFH, das Wetter. Jetzt im Laufe des Abends und auch später in der Nacht immer weniger Regen. Zum Teil ist es sogar dann auch richtig wolkenfrei bei uns in Hessen und das dann bei 8 bis 11 Grad. Morgen immer mal wieder dicke wolkig, zum Teil auch nass mit möglichen Gewittern und das bei maximal 22 Grad.